Wie viele kranke, geschwächte, tote Bäume. Das Sterben der Wälder durch zerstörte Landschaften wandern, wandern auch wir in den Tod.